Übrigens setzte ihn diesmal, als er auf die Straße hinaustrat, die soeben wieder empfundene Furcht vor einer Begegnung mit seiner Gläubigerin sogar selbst in Erstaunen. »Ein solches Wagnis habe ich vor, und gleichzeitig fürchte ich mich vor solchen Kleinigkeiten«, dachte er bei sich und lächelte etwas bitter. »Ja, alles liegt in der Reichweite des Menschen, und er lässt alles an seiner Nase vorbeigehen, einzig und allein aus Feigheit. Das ist ja schon ein Axiom. Ich möchte bloß wissen, was die Menschen am meisten fürchten. Einen neuen Schritt, ein neues eigenes Wort, das ist es, was sie am meisten fürchten. Ich schwatze übrigens viel zu viel. Eben darum handle ich nicht, weil ich schwatze. Oder vielleicht ist es auch so, ich schwatze darum, weil ich nicht handle. Und das Schwatzen habe ich mir im Laufe dieses Monats angewöhnt, indem ich Tage und Nächte lang in meinem Winkel lag und spindisierte, über Unmögliches. Wozu gehe ich denn jetzt dorthin? Werde ich denn imstande sein, das wirklich zu tun? Soll es denn damit ernst werden? Natürlich nicht. Also nur um des Fantasierens willen amüsiere ich mich damit. Nichts als Spielerei. Ja, schließlich doch nur eine Spielerei. Die Hitze auf der Straße war fürchterlich. Dazu die schwüle Luft, das Gedränge. Überall lagen Kalk, Ziegelsteine, standen Baugerüste. Überall war Staub und machte sich jener besondere Sommergestank bemerkbar, der jedem Petersburger wohl bekannt ist, der es sich nicht leisten kann, für die heiße Zeit in ein Landhaus überzusiedeln. Dies alles beeindruckte jetzt gleichzeitig und reizte unangenehm die ohnedies schon angegriffenen Nerven des jungen Mannes. Der unerträgliche Geruch aber aus den Schenken, die in diesem Stadtviertel besonders zahlreich sind, und der Anblick Betrunkener, denen man trotz des Werktages alle Augenblicke begegnete, vollendeten noch die widerwärtige und traurige Stimmung des Bildes. Ein Ausdruck des tiefsten Ekels huschte einen Augenblick über die feinen Züge des jungen Mannes. Beiläufig gesagt, er war außergewöhnlich schön, hatte schöne, dunkle Augen, dunkelblondes Haar, war fein und schlank gebaut und von Wuchs übermittelgroß. Bald aber versank er gleichsam in ein tiefes Sinnen oder gar richtiger gesagt in eine Art Selbstvergessenheit und ging weiter, ohne seine Umgebung zu beachten, ja ohne sie bemerken zu wollen, und wieder murmelte er etwas vor sich hin, nach seiner Gewohnheit Monologe haltend, schwatzend, wie er sich soeben selbst eingestanden hatte. Dabei kam es ihm plötzlich zum Bewusstsein, dass seine Gedanken sich zuweilen verwirrten und dass er sehr schwach war. Es war schon der zweite Tag, dass er fast nichts gegessen hatte.